Morgens ist das Bedürfnis am größten. Der Vortag ist mit feuchten Erinnerungen gefüllt. Der erste Schluck, nicht vor 9, ist der schwerste. Die selbst auferlegte Beschränkung, ein täglicher Erfolg und ein körperliches Muss. Die Erleichterung setzt augenblicklich ein. Die Freude niemals. Der Tag wird vom Abstellen des Mangels erfüllt.